Jeder Erfolg hat mal ein Ende, sagt man. Und wenn es kommt, wird selbst der bestbezahlte Rentensparer erst um seinen schnellen Wagen, dann um seine Geldanlage gebracht und muss die kalte Nacht irgendwann im Zelt ertragen. Du kannst die Welt ja fragen, wie viele kleine Heldentaten sich in ihren beengten Straßen jeden Tag aufs Neue zu erkennen gaben. Und wie viele dieser Helden sahen jeden Tag nur Elend waren, ohne Schirm an Regentagen. Stehen da und flehen zwar, doch beten war noch nie ein Mittel gegen Schmerz der Gegenwart. Und sie gehen baden, und daran sehen wir ja, dass Karma nur eine Redensart gewesen war, eh schon klar. Die Welt kennt leider keine fairen Schemata. Steig in den Wagen ein, will nie wieder zurückfahren. Wollte von neuem großen Kuchen nur ein Stück haben. Die Kasse leer und ich kann meine Miete nicht zahlen. Muss hinterm Horizont nach Frieden und dem Glück jagen. Wenn sie in Schlangen vor dem Arbeitsamt gebückt warten, muss ich am Horizont nach Frieden und dem Glück jagen. Sie sagen, alles wird okay, aber ihr müsst sparen. Ich glaub kein Wort mehr davon, ich geh mein Glück jagen. Neulich zur Bank gegangen, stand da lange an, bis ich im Andrang irgendwann dann einen Schalter fand. Und der Beamte dann sagte, wir sind abgebrannt. Ich mich nach jahrelangem Arbeitskampf beim Arbeitsamt und schließlich auf der Straße wieder fand. Seh meinem Vaterland das Chaos an, Streiks enden im Straßenkampf. Denn sie regieren mit einer harten Hand und faseln dann von Sparmaßnahmen. Doch ich spür Tatendrang und starte meinen Wagen dann. Gerade noch einmal betankt, Taschen tragen Proviant. Frauen, Kinder auf dem Rücksitz sind nicht glücklich, aber schlafen danach tagelang. Packen an der ersten grünen Ampel ein, der Motor brummt den Nachtgesang. 10 Stunden durch die Nacht gefahren, halten kaum zum Rasten an und schafften's dann im Affenzahn. Doch in dieses kalte Land, ich halt die Karre an, dann meinen Atemmann und weiß, ich fang hier grad ein neues Dasein an. Kein Aufhören, alles schwarz zu malen, die Miete wieder bar bezahlen und strahle dann mein Lächeln in das Abendland. Steig in den Wagen ein, will nie wieder zurückfahren. Wollte von neuem großen Kuchen nur ein Stück haben. Die Kasse leer und ich kann meine Miete nicht zahlen. Muss hinterm Horizont nach Frieden und dem Glück jagen. Wenn sie in Schlangen vor dem Arbeitsamt gebückt warten, muss ich am Horizont nach Frieden und dem Glück jagen. Sie sagen, alles wird okay, aber ihr müsst sparen. Ich glaub kein Wort mehr davon, ich geh mein Glück jagen.